Und ich sitz wie gespannt vor dem weißen A4. Es ruft förmlich, beschreib mich, denn dafür bin ich hier. Nein, es treiben mich Gedanken, Verse auszuformulieren. Sitz nicht länger nur am Schreibtisch, ich muss endlich ausprobieren. Es gelingt und Emotionen werden durch den Stift befördert. Allen, die es nicht begreifen, wird's ein weiteres Mal erörtert. Ich schreib blind links Zeilen, das ist Alchemie. Und zieh mir reine Energie aus meiner Batterie. Das mich antreibt, mir Kraft verleiht und meine Wege zeigt. Hoffe ich nicht länger auf Wunder und nutz die Gelegenheit aufzuzählen und darzustellen, Sport von Zeit zu Zeit. Bloß pathetisch porträtieren ist für mich ne Kleinigkeit. Ich höre die Leute schon fragen, was ist mit Politik? Ich sag's euch, das ist was eure Köpfe fickt. Nein, ihr seid keine Puppen in einem großen Spiel. Ihr hängt trotzdem an Fäden, spürt sie langsam ziehen. Warum bin immer ich derjenige, der verliert? Wer ist es, der mich an Fäden durchs Leben manövriert? Warum bin ich so klein auf dieser riesengroßen Welt? Warum läuft im TV nur Schund, der mir nicht gefällt? Mit diesen Fragen spreche ich euch direkt aus der Seele. Doch eine Antwort finde ich nur, wenn ich auch was unternehme. Und so bin ich auf dem Weg durch fadenscheiniges Gestrüpp. Verlass mich auf mich selbst und auf keinen Fall auf Glück. Hab mich mittlerweile über den Lenker hinweggesetzt. Wurde zum Denker und hab meine Fäden einfach zerfetzt. Jeder ist so frei, wie er sich selbst fühlt. Und jeder muss was tun, damit man ihm nicht auf den Kopf ausspült. Wie Tassen und Schüsseln steht hier im Deutschschrank. Stramm wie 10 Soldaten, die den General enttäuscht haben. Er schreit auf in den Krieg und ihr folgt blindlings. Seid wie Lemminge, die dem Spieler den Gewinn bringen. Licht aus, Sport dran, im Puppentheater. Puppentheater, wir lassen den Vorhang fallen, das ist Puppentheater. Puppentheater, seid ihr Puppenspieler oder Spielfigur? Puppentheater, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Puppentheater. Puppentheater. Deine Hände eingeschnitten, den Fäden ziehen ihren Weg. Sie hinterlassen tiefe Wunden und du fühlst, wer dich bewegt. Es bist nicht du, es sind die anderen, somit drehst du dich im Kreis. Und aus dem Faden wird ein Knoten, das so schnell nicht mehr reißt. Du kannst tun, was du willst, doch du musst dich erst befreien. Von den Fesseln in deinem Kopf und die Stimmen, die darin schreien. Von den Krallen in deinem Herzen und den Gewichten an den Beinen. Denn solange du sie trägst, wirst du lenkbar sein. So träumt er weiter von der Insel, doch sitzt zu Hause in seinem Block. Die Zeit wird immer enger und er fühlt, er kommt nicht vor. Was kann ich tun, stellt sich die Frage, wie beende ich den Kreis? Das war die Antwort auf die Frage und der Faden reißt. Es heißt, man muss nur überlegen und verstehen, was hier gerade geht. Löst dich von deinen Fesseln, sonst ist es wohl zu spät. Licht aus, Sport dran, im Puppentheater. Puppentheater. Wir lassen den Vorhang fallen, das ist Puppentheater. Puppentheater. Seid ihr Puppenspieler oder Spielfigur? Puppentheater. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Puppentheater. Puppentheater. Die Medien verblöden uns mit Flachzangen. Scheiße, das ist durchaus gewollt. Dann sind die Flachzangen leise. Vorgesetzt statt ausgesucht, Idiotendiktatur. Bild lesen, Meinung kaufen, schon wieder diese Schnur. Ich spreche Nachtzeilen, mehr Wahrheit als Frau Merkel in ihrem Leben. Doch auch sie wird nur bewegt von den Puppenspielern neben. Wir lassen uns vom pseudoprominenten Rappern diffamieren. Lassen Rapmusik von zwei, drei schlechten Medien definieren. Doch ist bequem, sich zurückzulehnen, die Füße hochzulegen. Lass den Spinner doch weiter vom Verfall der Sitten reden. Was ist los mit, ich geb nicht auf und ich kann alles schaffen. Heißt Verantwortung zeigen und sich einmal aufzuraffen. Doch im eigenen Käfig lässt sich's prima schimpfen. Man kann man endlich Menschen gegen Dummheit impfen. Ihr bestreitet so gern Marionetten zu sein und richtet euch im Puppentheater schön gemütlich ein. Und jetzt schimpft ihr über fehlende Kontrolle, über Mächte, die euch steuern und eure Statistenrolle. Ihr seid selbst schuld, ihr habt das Ruder aus der Hand gegeben. Habt eure Freiheit geopfert für ein einfaches Leben. Ihr seid zwar Löwen, doch begnügt euch statt selber zu jagen mit einem winzig kleinen Käfig und dem vorgesetzten Braten. Also seht ihr's jetzt, ihr habt eh schon verloren. Habt eure Kinder in dem Glauben, Verlierer zu sein geboren. Der, der euch an euren Fäden durch das Leben schleift, ist der, dem ihr jeden Morgen das Steuerteil reicht. Ihr seid zu klein, weil ihr ständig nur nach oben schaut. Anstatt euch drauf zu konzentrieren, dass ihr was aufbaut, sitzt ihr vor der Klotze und schaut den Mist, den man euch vorsetzt. Seid explosiv, tough und brisant. Zu guter Letzt seid ihr gleichgeschaltet und man hat euch in der Hand. Das ist, was ihr niemals wollt. Doch ihr habt's nicht erkannt. Licht aus, Sport dran, im Puppentheater. Puppentheater. Puppentheater. Wir lassen den Vorhang fallen, das ist Puppentheater. Puppentheater. Puppentheater. Seid ihr Puppenspieler oder Spielfigur? Puppentheater. Puppentheater. Ob ihr's glaubt oder nicht, das ist Puppentheater. Puppentheater. Ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr ihr's glaubt oder nicht. Ob ihr's glaubt oder nicht, das ist Puppentheater. Können denn die Menschen Marionetten sein? Wenn sie wollen, dann können sie es. Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?